war 2 und 2, ein letzter Schlag. Es war 2 zu 2, der Körper lag. Es war 2, 2, 3, die Hilfe fehlt. Es war Finja und Silsil, die Seele quält. Augen offen, doch kein Licht. Lebensmittel, ein falscher Strich. Vertrauenspersonen, eure Pflicht. Sicherheit, die Hoffnung spricht.